Lord, bless these words, I pray. Herr, segne diese Worte in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Acts chapter 2. Apostelgeschichte 2. Starting with verse 17. Wir beginnen mit Vers 17. In the last days, God says, in den letzten Tagen spricht Gott, I will pour out my spirit on all people. Spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. The last days is the time between the resurrection of Christ and the second coming. Die letzten Tage, das ist die Zeitspanne zwischen der Auferstehung Jesu und seinem Wiederkommen. Those are the last days. We are living at the end of the last days. Das sind die letzten Tage und wir leben am Ende dieser letzten Tage. We are living at the very, very, very end of the last days. Ja, also ganz offensichtlich am ganz, ganz, also am absoluten Ende der letzten Tage. Now notice the next words. Und schaut mal die nächsten Worte. Your sons and your daughters will prophesy. Eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Traumgesichter and haben. And even my servants, both men and women, und even sogar, on them, I will pour out my spirit in those days. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. And they will prophesy. Und sie werden weissagen. I'm going to speak for 15 minutes. Ich möchte jetzt nur für 15 Minuten sprechen. They will prophesy. Sie werden weissagen. What does it mean to prophesy? Was bedeutet das, zu prophezeien, zu it weissagen? Means that I'm going to speak forth the mind of God to somebody. Das bedeutet, dass ich den Gedanken, den Sinn Gottes gegenüber einer Person ausspreche. As the Holy Spirit gives it to me. So wie der Heilige Geist es mir für die Person this gibt. Is the most needed thing in our generation. Und das ist so wichtig, das ist vielleicht das Wichtigste in dieser Generation. That our sons and our daughters will prophesy. Dass unsere Söhne und Töchter einfach weissagen. King Saul, König Saulus, Saul, suddenly he was prophesying. Plötzlich prophezeite er. And they said, wow, King Saul is among the prophets. Der König Saul, er befindet sich unter den Propheten. In the Old Testament, it was the prophets that prophesied. In dem Alten Testament waren es die Propheten, die da weissagten. And even when King Saul prophesied, und als der König Saul da prophezeite, wow, King Saul prophesied. König Saul, er weissagt. But today, aber heute, our teenagers prophesy. Sind jetzt unsere Jugendlichen, die da weissagen. You know that whole series I did on eternity? Die ganze Serie über die Ewigkeit. That was because a teenager prophesied to me. Das war, weil ein Jugendlicher zu mir kam und mir diese Weissagung One of the gab. Kids from our youth group wrote me an email. Ein von den Jugendlichen hat mir eine E-Mail geschrieben. They said, Pastor Rob, this is so on my heart. Pastor Rob, das liegt mir so auf dem Herzen. I said, no, that's on God's heart. Na, das ist auf Gottes Herzen. And it's coming through your mouth. Aber es kommt durch deinen Mund. And I preached on it. Und ich habe darüber gepredigt. And when I was standing near the door, they walked by me and they looked at me. Und als ich dann an der Tür stand, da gingen sie mir vorbei und sie schauten with mich an. Eyes like ping pong balls. Mit Augen so groß wie Tischtennisbälle. And I said, thank you. Und ich sagte, Dankeschön. For those thoughts. Danke für diese Gedanken. Because they were from the Lord. Denn sie waren vom Herrn. She was prophesying, she didn't even know it. Sie hat Gottes Willen ausgesprochen, sie hat geweissagt, sie hat nicht mehr gewusst. That the Holy Spirit wanted to say something to somebody. Der Heilige Geist wollte etwas einer Person sagen. And the Holy Spirit wanted to find a mouth to say it. Und der Heilige Geist, der wollte einfach einen Mund finden, der das ausspricht. So the Holy Spirit said, I'm going to take this teenager. So sagt der Heilige Geist, ich werde jetzt mich dieser Jugendlichen bedienen. The only one listening. Denn das sind die Einzigen, die zuhören. And I'm going to put a word in her heart. She's going to write the pastor, and he's going to preach a whole series on it. Ich werde ein Wort in ihr Herz legen. Sie wird dem Pastor schreiben, und der Pastor wird die ganze Serie darüber sprechen. This is New Testament Christianity. Das ist das Christentum des Neuen Testaments. Do you know how oftentimes God wants to speak through you to somebody else? Wisst ihr, wie oft Gott zu jemand anders sprechen möchte durch euch? Two problems. Aber es gibt zwei Probleme. First, we don't know it. Erstens, wir wissen es vielleicht so gar nicht. We're not expecting it. So erwarten wir es nicht. And the Holy Spirit's knocking on the door. Und der Heilige Geist, der klopft an die Tür. We don't know what that is. Aber wir wissen nicht, was das bedeutet, dieses Klopfen. It's the Holy Spirit. Es ist der Heilige saying, Geist. Hey, I want to say something through you. Ich möchte etwas sagen durch dich. Number two, Punkt zwei, we know that, but we're not available. Wir wissen es, aber wir sind nicht bereit. Because we're distracted, weil wir abgelenkt sind. Or we've not repented of some sin. Oder weil wir eine Sünde nicht bereut haben. So the Holy Spirit's not knocking because he doesn't knock on a heart that's unrepentant. Weil der Heilige Geist, der klopft nicht auf das Herz oder an das Herz, was nicht Buße getan hat. He wants to speak through us. Er möchte durch uns sprechen. When I was 23 years old, als ich 23 Jahre alt I started war, to preach. Fing ich an zu predigen. It's 26, it's almost 26 years ago. Und das vor etwa 26 Jahren. And I went through like a 6-week period where I really doubted whether I was supposed to preach. Und ich hatte so eine Periode, 6 Wochen lang, wo ich wirklich Zweifel daran hatte, ob ich predigen soll. And then I shared that about a month or two later to the group I was speaking to. Und 1-2 Monate später habe ich das dann dieser Gruppe von Leuten mitgeteilt. After the Bible study, nach dem Bibelstudium, these two women kamen zwei Frauen, who worked at the university, teachers, die Lehrer waren an der Universität, and counselors, und auch Seelsorger waren. They came to me and said, "Rob, I want to talk to you." Die kamen zu mir und sagten, Robert, ich möchte mit dir sprechen. My back to the wall, they had their fingers in my chest. Ich stand da an der Wand, ihre Finger waren auf meine Brust gerichtet. They said, "Rob, why do you think we come here?" Robert, warum denkst du, kommen wir hierher? I don't know. They said, "We'll tell you why we come here." Wir werden sagen, warum wir herkommen. We come here because God speaks through you. Weil Gott durch dich spricht, deshalb kommen wir. Do you understand us? Verstehst du uns? Yeah. Ja. They said, we don't come here because of you. Wir kommen nicht wegen dir hierher. We want you to know that. Wir möchten, dass du das weißt. We don't come here because of Rob Prokop. Wir kommen hier nicht her wegen Robert we Prokop. Come because God is speaking through you. Wir kommen hierher, weil Gott durch dich spricht. So the next time you think about quitting, das nächste Mal, wenn du daran denkst, aufzugeben, you remember this. Dann erinnere dich daran. I never forgot it. Das habe ich nicht vergessen. I remembered it the rest of my life. Ich kann mich daran erinnern für den Rest meines Lebens. It was a word from the Lord. Es war ein Wort vom Herrn. It stayed in my heart for the next 25 years. Es blieb in meinem Herzen für die nächsten 25 Jahre. God wanted to say something to me and he found two women to say it. Gott wollte mir etwas sagen und er fand zwei Frauen, die es mir gesagt haben. I was in California. Ich war in Kalifornien. Last year, the service had over 2000 people in it. Ich war letztes Jahr in einer Gemeinde mit einem Gottesdienst von über 2000 Leuten. My first time, I'm coming in and I'm coming into the third row. Ich gehe da hinein in die dritte Reihe. And a woman comes up. Eine Frau kommt zu mir. And she says, "God wants me to say something to you." Mein Herr, Gott möchte, dass ich Ihnen etwas sage. She says, "You don't know me, but this is from the Lord." Aber es ist vom Herrn. She said, "Greater is he that is in you than he that is in the world." Sie sagte nur, größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. She said, "Excuse me, Entschuldigung, but I just had to be obedient to the Holy Spirit." Ich musste dem Heiligen Geist gehorsam sein und das sagen. Have a nice service. Schönen Tag noch. Schöner Gottesdienst. Do you know how unbelievably built up I was? Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr ich da aufgebaut war? God is here. Gott, he knows I'm here. Er weiß, he dass ich hier bin. That woman to speak to me. Er hat diese Frau hierher gesandt, um zu mir zu I sprechen. Was like in awe. Ich war so in Erstaunen versetzt. We had a little christening for a little kid at Ollie's house about a month ago. Wir hatten da ein kleines a little Fest, not christening. What do you call that thing? Eine Segnung für yeah, ein a Kind, a Ali, die zu segnen. Now her brother-in-law is the most awesome guy. I think he's a businessman. Ihr Schwager ist einfach die erstaunlichste Person. Er ist ein Geschäftsmann. I've heard him speak at weddings and all kinds of stuff. Ich habe ihn schon öfters gehört bei Hochzeiten und bei verschiedenen Anlässen. He spoke so wonderfully. Er hat so wunderbar gesprochen. I went up to him after, I said, und ich bin danach zu ihm hingegangen und sagte, can I say something to you? Kann ich dir was sagen? I said, when I see you, wenn ich dich da sehe, I see a pillar of faith. Dann sehe ich da eine Säule des Glaubens. You are such a man of God. Du bist so ein Mann Gottes. You know what he said to me? Wisst ihr, was er mir sagte? Really? Wirklich? So, what, are you kidding me? Machst du Spaß mit mir? I said, you are. Every time you open your mouth, you bless me so much. Immer wenn du deinen Mund öffnest, du segnest mich so sehr. You know what he said to me after that? Wisst ihr, was er dann zu mir gesagt hat danach? You are the first person that has ever said that to me. Du. Bist die erste Person, die mir das je gesagt hat. Do you think that was God's will? Denkt ihr, dass es Gottes Wille war? No. People were not listening. The Holy Spirit wanted to say that maybe 100 times to that person. Leute haben nicht zugehört. Der Heilige Geist hat das vielleicht schon 100 Mal sagen wollen. But we are not prophesying. Aber wir tun nicht Weissagen. We're not speaking forth the mind of God. Wir sprechen einfach den Gedanken Gottes nicht aus. We're not listening. Wir hören nicht zu. We don't have the courage. We don't, wir haben nicht den Mut. We don't take the risk. Wir gehen das Risiko nicht ein. God wants to say things to us. Gott möchte Dinge zu uns sagen. He wants us to build each other up. Er möchte, dass wir einander aufbauen. And it's so amazing. Und das ist so erstaunlich. And It's not striving. Das geht nicht durch so ein Streben. It's just being available. Dass man sich abmüht. Nein, man ist einfach nur bereit. When you walk into the church, wenn du hineinkommst in die Gemeinde, be ready to prophesy. Sei einfach bereit, da auch weiterzusagen. Shake everybody's hand. Schüttelt jede Hand. But be available to the Holy Spirit. Aber seid bereit für den Heiligen Geist. Saying, go to that person. Geh hin zu dieser Person. Who is that person in the corner by themselves? Wer ist da diese Person da ganz in der Ecke, die da so alleine steht? Lord, I am here. I am your servant. Herr, hier bin ich. Ich bin dein Diener. Hi, what's your name? Hallo, wie heißt du? It's good to have you here. Schön, dass du da bist. Good to have you here. Schön, dass du da bist. I am speaking the mind of God to you. Und so spreche ich den Sinn Gottes für dich aus. And God's thoughts to you right now is, it's good that you're here. Es ist gut, dass du hier bist. Das ist Gottes Thus Gedanke saith the Lord. Für dich. It's from the Lord. Das sagt der Herr. And we can't don't underestimate how powerful this is. Und wir können gar nicht überschätzen, wie mächtig das ist. Our kids are doing it. Unsere Jugendlichen, sie machen the das. Kids in the youth group are speaking forth the mind of God. In der Jugendgruppe, sie sprechen den Sinn Gottes aus. I'll give you four ways to protect yourself from bad prophesying. Also jetzt gebe ich euch vier Punkte, wie ihr euch davor schützen könnt, dass ihr falsch prophezeit. We see it in the text. Und wir können es auch im Text sehen. Number one. Punkt 1. Peter spoke the scripture. Petrus sprach die Schrift aus. This is what the prophet Joel said. Das ist das, was schon der Prophet Joel gesagt When hat. When we speak forth the mind of God, speak forth his word. Wenn ihr den Sinn Gottes aussprechen wollt, dann sprecht ihn aus mit seinem Wort. We will never say God will never put something in my mouth to contradict what he says. Gott wird nie etwas auf meine Lippen legen, was seinem Wort widerspricht. God told me that you should leave your wife. Gott hat mir gesagt, du sollst deine Frau verlassen. No, nein, no. Nein. This is not from the Lord. Das ist nicht vom Herrn. Now, if we have 100 people prophesying correctly, wenn wir 100 Leute haben, die korrekt prophezeien, and one person is going around as a mouthpiece for the devil, aber nur eine Person ist eine Person, die einen Mund für oder eine Stimme praktisch dem Satan leitet. That's bad. Dann ist er schlecht. And that person needs to be identified. Und diese Person muss identifiziert werden. And if a person is walking around speaking the mind of Satan to people in the church, it needs to be picked up immediately. Und wenn eine Person herumläuft und einfach den Sinn Satans hier in der Gemeinde verbreitet, das muss sofort herausgefunden werden. That's not from the Lord. Das ist nicht vom Herrn. You can't tell a person that. That's contrary to scripture. Du kannst es nicht einer Person einfach so sagen, das widerspricht der Schrift. I'm going to bring that to the elders and talk and mention that to them. Wir das den Ältesten erwähnen und dann werden wir sehen, was passiert. It's a very healthy thing if you want to say something, if God gives you something about somebody. Das ist eine sehr gesunde Sache, wenn nämlich Gott dir etwas gibt über jemand anders. Go to the elders. Dann geh einmal zunächst zu den Ältesten. And say, you know what, God is just giving me this thought for this person. Also irgendwie, ich habe den Eindruck, Gott gibt mir diesen Gedanken für diese Person. I just feel like they should be singing on the worship team. Ich glaube, die sollten irgendwie am Anbetungsteam singen. Every time I see them, I just see them on the stage. Also immer wenn ich sie sehe, dann sehe ich sie gleichzeitig auch, wie sie auf der Bühne sein so könnten. I'm just gonna run this by you. Also ich werde das einfach durch euch just laufen to make lassen. Sure this is covered by the Lord. Um sicherzustellen, dass es wirklich auch vom Herrn abgedeckt that's ist. Our second point. Und das ist der zweite Punkt. It's a body thing. Ist eine Sache des Leibes. And Peter, when he stood up, und Petrus, als er aufstand, they stood up together. Da standen sie gemeinsam auf. Together. Gemeinsam standen Peter sie auf. Peter stood up to speak and all the 11 were with him. Petrus stand auf, um zu sprechen, aber all die anderen Jünger waren bei ihm. There's protection in the body. Da gibt es einen Schutz durch den Leib. There has to be a witness. Da muss das Zeugnis auch im Leib When you vorhanden speak sein. To someone, wenn du zu jemandem it's sprichst, not something that you're gonna whisper, das ist nicht etwas, was du da einfach nur so flüsterst. Don't tell anybody, but this is what God told me to tell das hat Gott you. Mir gesagt. Ja. That's from the devil. Das ist vom Teufel. If you're gonna prophesy, let it bring it in the light. Wenn du weissagen möchtest, dann bring es ans Licht. Don't write secret things to people. Schreib da nicht irgendwo so geheime Dinge den Leuten. Always works in the dark. Weil der Teufel, er wirkt ja immer in der Finsternis. Peter stood up and spoke it in the light. Petrus stand auf und er sprach es im Licht. Now number three. Punkt 3. Humility. Demut. Number one is the word. Nummer eins, das Wort. Number two is the testimony of the church. Punkt zwei ist das Zeugnis auch in der Mitte der Gemeinde. To bear witness that that's from the Lord. Dass die Gemeinde bezeugt, dass es auch wirklich vom Herrn ist. And number three, humility. Punkt drei ist Demut. And I want you to notice that Peter was the one who prophesied. Ich möchte, dass ihr auch erkennt, dass es Petrus war, der prophezeit hat. It doesn't say, and the disciples started arguing, who's going to prophesy. Und es steht nicht da, die Jünger, sie hatten sich gestritten, wer soll jetzt prophezeien. So Peter pushed John away and Peter got in the front and he did it. Petrus drängte den Johannes weg und er ging nach vorne und er sprach. No, there was an order. Nein, es gab eine Ordnung. The kid with the five loaves and two fish didn't run up and say, I want to prophesy. Der kleine Junge mit den fünf Broten und den drei Fischen, das war nicht der dann nach vorne lief und sagt, hey, ich will prophezeien. Nein, es war Petrus' Aufgabe. And there's a certain order. Da gibt es eine Ordnung. If you have something important to say, wenn du etwas Wichtiges zu sagen hast, make sure it's in your jurisdiction. Stell sicher, dass es da auch in deinem Anliegen oder Umfeld sich befindet. If God wants to prophesy to me, also wenn Gott zu mir sprechen möchte, he will use the leadership team. Dann wird er das Leitungsteam verwenden. He will dazu. Use the people that are closest to me. Er wird die Leute verwenden, die mir am nächsten stehen. Do you know stehen. How many times Bill Hetrick has spoken a word from God to me? Wisst ihr, wie oft der Bill Hetrick ein Wort Gottes zu mir gesprochen hat? Because he led me to the Lord over 30 years ago. Er ist derjenige, der mich zum Herrn geführt hat vor 30 Jahren. He's another one of my big brothers. Er ist ein weiterer meiner großen and Brüder. And he will call me on the phone and say, Pastor Rob. Er wird mich anrufen und sagen, Pastor Rob. And I say, Bill, just call me Bobby. Bill, nenn mich da einfach He's Bobby. Like, Pastor Rob. Nein, Pastor Rob. He said, I have a word from the Lord for ich you. Habe ein Wort und das ist vom Herrn für you dich. You stand strong. Du stehst stark da. God has an amazing thing he's doing. Gott hat einfach eine erstaunliche Sache und er And tut when dies. He's finished, I'm like, wow. Und wenn er dann beendet hat, sag ich, wow. And God has given him that liberty because he's very close to me. Und Gott hat ihm diese Freimut gegeben, weil er mir ja sehr nahe now, steht. Now God's not going to give me a word for Billy Graham. Gott hat mir nicht ein Wort gegeben für Billy Graham. I got a word for Mr. Billy Graham. Ich habe da ein Wort für Mr. Billy Graham. Now, Billy Graham has enough very close friends that God will use. Billy Graham hat genug nahestehende Freunde, die Gott verwenden kann. Bill Hybels has enough very close friends that God will use. Bill Hybels hat genug nahestehende Freunde, die Gott verwenden kann. If you're a mom, prophesy to your kids. Wenn du eine Mutter bist, dann weissage Speak deine Kinder. Speak the mind of God to your kids. Sprich den Gedanken Gottes für deine Kinder If aus. You're a husband, speak the mind of God to your family. Wenn du ein Ehemann bist, dann spreche den Gedanken Gottes für If deine you're Familie an employer, aus. Speak the mind of God to your employees. Wenn du Arbeitgeber bist, dann sprich den Sinn Gottes für deine Mitarbeiter aus. If you're on the eldership team, speak the mind of God to the leadership team. Wenn du bei den Ältesten bist, dann sprich doch die Gesinnung Gottes für das Leitungsteam Which aus. We do. Und das ist ja das, was wir tun. Be careful of pride. Sei da sehr achtsam mit dem Stolz. That you want to step out of your jurisdiction and go find someone you think is important and say, God told me to tell you. Der Stolz, dass du da deinen eigenen Wirkungskreis verlässt und dann da hinausgehst und sagst, ja, hier, ich wollte es dir sagen. Because Gott hat mir gesagt. When anyone speaks, when anyone says they're speaking the word to you from the Lord, denn wenn jemand sagt, sie sprechen das Wort Gottes zu dir aus, it is your decision whether it's from the Lord. Es ist deine Entscheidung, ob du das vom Herrn annimmst. God brought the prophet Nathan to speak to David. Gott brachte den Propheten Nathan, um zu David zu sprechen. And David knew it was from the Lord. Und David wusste, es war vom Herrn. Nobody can force anything on anybody. Niemand kann etwas einfach jemandem aufzwingen. If the peace of God is not there, reject it. Wenn der Friede Gottes nicht da ist, dann lehn es ab, weise es zurück. But be careful. Aber sei vorsichtig. Because if you're living in sin, denn wenn du in Sünde lebst, and someone says to you, that's sin, und jemand sagt dir, schau mal, das ist doch you Sünde. Know what the scripture says. Du weißt, was die Schrift dazu sagt. And you say, no, no, no. No, du sagst, nö, nö, nö, God, nö, nö, God nö. Said I can live in adultery. God told me. Gott hat mir persönlich gesagt, ich no. kann im Ehebruch leben. You're lying to yourself. Du belügst dich selbst. So but this whole thing is so important. Aber das ist so wichtig. So I just want to encourage us just to end now. Ich möchte euch ermutigen. In Ezekiel 37. In Ezekiel 37. There was a valley of dry bones. Da war das Tal der trockenen Gebeine. And God said to the prophet, Son of man, prophesy to these bones. Er sagt, Menschensohn, prophezeie doch der Weissage, can, diesen trockenen, verdorrten can Gebeinen. These dead bones live? Können diese toten Gebeine leben? Can this church at Lebgasse affect the history of Austria? Kann diese Gemeinde hier in der Lebgasse die Geschichte Österreichs beeinflussen? I don't know. Prophesy to them. Dann weissage ihnen. Speak the mind of God to them. Sprich den Sinn Gottes für sie aus. And see if they can live. Und schau zu, ob sie nicht and there was leben können. This valley just with bones. Und da war dieses Tal mit diesen verdorrten Gebeinen. So the prophet got up and he said, und der Prophet, der stellte sich hin. I'll speak what God says. Ich werde einfach sagen, was Gott sagt. Bones live. Gebeine lebt. And suddenly there was like movement. Plötzlich bewegte sich das. And suddenly the bones started like moving like snakes and connecting. Und diese Gebeine, diese Knochen, sie bewegten sich wie Schlangen und sie verbanden sich. And skeletons were forming. Und Skelette formten and sich. And suddenly skin was coming on the skeletons. Und die Haut überzog plötzlich die Gebeine. And there was like an army of bodies standing there. Und plötzlich stand da eine ganze Armee von said, Leibern. Son of man, prophesy to them and breathe on them. Menschensohn, weissage ihn und hauche sie an. So he said, I did what God commanded me and I prophesied to them. Naja, ich habe jetzt getan, was Gott gesagt hat und ich habe geweissagt. And it all came to life. Und plötzlich wurden sie lebendig. Do you know how many people need you to speak a word to them? Wisst ihr, wie viele Leute einfach dieses Wort brauchen, was du genau zu ihnen sprechen sollst? But instead we speak a word from the other kingdom. Stattdessen sprechen wir aber ein Wort aus dem anderen Königreich. Do you know, someone says, I'm having trouble with, you know, somebody left and it's so bothering me and my faith is destroyed. Also jemand ist da weggegangen und mein Glaube ist einfach zerstört. Yeah, me too. Oh, ich auch. Yeah, me too. Ja, ich noch mehr. Yeah, that's just great. That's great. Super. Just speak the mind of another kingdom. Spreche einfach den Gedanken, den Sinn eines anderen Königreichs aus. Where's the Holy Spirit in John 7? Und wo ist der Heilige Geist in Johannes 7? That bubbles up. Der da hervorspringt. See, you know what? Weißt du was? God works all things to the good. Gott wirkt alle Dinge zum Guten. God's still on the throne. Gott sitzt immer noch auf Jesus seinem Thron. Is coming back soon. Und Jesus kommt bald wieder. We've got a world to win. Wir haben eine ganze Welt, die Let's wir gewinnen pray for wollen. Them and keep going. Lass uns für sie beten und machen wir doch weiter. Thank you. Danke schön. I just came to life. Bin wieder lebendig. Right. Ja. Speak faith. Sprich den Glauben Prophesy. Aus. Prophesy. Weissage. Your sons and your daughters will prophesy. Eure Söhne und Töchter, sie werden weissagen. Just to close. Um abzuschließen. Learn to listen. Lerne es genau zu hören. To what the Holy Spirit might be saying to you. Was vielleicht der Heilige Geist dir sagt. We're going to have prayer right now. Wir werden jetzt Gebet haben. We're going to have the small group leaders come up. Und die kleinen Gruppenleiter, dass sie nach vorne kommen, bitte. As you pray for people, listen to what the Holy Spirit is saying to you. Und wenn ihr dann für sie betet, also die kleinen Gruppenleiter für euch beten, He will be speaking. Hört zu, was sie da sagen. No striving, just relax. Nicht irgendwie im Streben, entspannt euch. And let's take the liberty to speak an edifying word. Und nehmt euch die Freiheit, ein aufbauendes Wort zu sprechen. Which is point number four. Und das ist Punkt Nummer 4. When we prophesy, it will always lead to edification. Wenn wir da weissagen, es führt immer zur Erbauung. Not to destruction. Nicht zur Zerstörung. Amen. Amen. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute früh. We thank you for the Holy Spirit. Wir danken dir für den Heiligen Geist. And for the way you work in our midst. Und für die Art und Weise, wie du in unserer Mitte arbeitest. Thank you that we can speak forth your mind to one another. Danke, dass wir deinen Sinn gegeneinander aussprechen Maybe können. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist jemand heute früh hier. You've never received the Lord. Und du hast nie den Herrn empfangen. Pray with me. Und bete mit mir. Say, God in heaven. Sag, Gott im Himmel. I want you in my life. Ich möchte dich in meinem Leben haben. Forgive me. Vergib mir. Clean me up. Reinige mich. Take away my guilt. Nimm meine Schuld von mir. Receive me as your child. Und empfange mich als dein Kind. I don't know anything, really. Eigentlich weiß ich nicht viel, eigentlich gar nichts. I just want to know that ich möchte einfach wissen, that you love me. Dass du mich liebst. Fill me Füll mich with your spirit. Mit deinem Geist. Just say, God, forgive me. Sag einfach, Gott, vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. And Lord, for the church. Und Herr, für die Gemeinde. That we would hear your voice. Dass wir deine Stimme hören. That we would see a need. Dass wir da eine Not sehen. That our eyes would be on fire. Dass unsere Augen einfach Feuer haben. Our hearts and our knees. Noch unsere Herzen, unsere Knie. Our hands. Unsere Hände. Thank you for this time. Danke für diese Zeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.